Also, wir sind beim dritten Kapitel, beim zweiten Artikel vom Glaubensbekenntnis, bei der Frage 69 im Kompendium. Was lehrt uns der zweite Artikel und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn? Der zweite Artikel des Glaubensbekenntnisses lehrt uns, dass der Sohn Gottes die zweite Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit ist, dass er ewiger und allmächtiger Gott ist, Schöpfer und Herr wie der Vater, dass er Mensch geworden ist, um uns zu retten, und dass der menschgewordene Sohn Gottes Jesus Christus heißt. Eine ganze Reihe von Dingen, die wir kurz besprechen dann, im Einzelnen.